Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Eigentlich wollen wir doch alle gute Menschen sein, das Richtige tun. Ein Leben führen, das nach bestem Wissen und Gewissen die Natur schont, das Miteinander fördert. Ja, nein? Jein, könnte man fast denken. Denn es scheint, dass gute Taten gleichzeitig ein Freibrief für weniger korrektes Handeln sind. Warum das so ist? Priska Straub hat Antworten. Wenn Forscher herausfinden wollen, wie Menschen ticken, entdecken sie manchmal kurios anmutende Zusammenhänge. Zum Beispiel: Wer gerade einem Bedürftigen Geld gespendet hat, verspürt weniger Hemmungen, ein sinnlos überteuertes Luxusprodukt zu kaufen. Solche Studienergebnisse klingen beliebig, an den Haaren herbeigezogen und ohne weiteren Erkenntniswert. Darf man beide Beobachtungen kurzerhand zueinander in Beziehung setzen? Geht es beim Kauf des Luxusartikels nicht einfach nur um Konsumverhalten? Oder gibt es tatsächlich einen grundsätzlichen Zusammenhang zwischen selbstloser Geste und dem sich anschließenden Kaufrausch? In den vergangenen Jahren haben Sozialpsychologen auf der ganzen Welt solche und andere scheinbar skurrile Beobachtungen in Verhaltensstudien dokumentiert. Hier ein Beispiel aus dem Bereich Umweltentscheidungen. Besitzer von Niedrigenergiehäusern fliegen häufiger mit dem Flugzeug als der Durchschnitt. Wie kann es sein, dass Menschen sich in einem Fall ökologisch vorbildlich verhalten, bei nächster Gelegenheit dann aber bewusst klimaschädliche Entscheidungen treffen? Ist der Mensch tatsächlich so widersprüchlich, so unberechenbar? Oder sind die Psychologen hier einem erstaunlichen Prinzip auf der Spur? Noch zwei Beispiele. Menschen, denen man die Möglichkeit gegeben hat, sich eindeutig gegen Rassismus zu positionieren, verhalten sich im Anschluss bei einer fiktiven Stellenbesetzung deutlich ablehnend gegenüber Menschen mit Migrationshintergrund. Oder ganz bizarr: Menschen, die gerade ein umweltfreundlich hergestelltes Bioprodukt gekauft haben, betrügen anschließend häufiger. Solche und ähnliche Ergebnisse irritieren. Sie sind aber inzwischen aus ganz verschiedenen Lebensbereichen dokumentiert. Was geht da vor? Offenbar geben wir zuerst das gute Beispiel und verhalten uns kurz darauf ganz anders. Auch Mario Gollwitzer, Professor am Lehrstuhl für Sozialpsychologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München, war anfangs überrascht. Er stellte fest, dass sich Probanden in seinen Untersuchungen mit großer Zuverlässigkeit unzuverlässig verhielten und damit also immer wieder weit hinter den eigenen Maßstäben zurückblieben. Bei einer seiner Untersuchungen ging es um die Anfälligkeit seiner Testpersonen für Fremdenfeindlichkeit. Sie haben sich quasi so verhalten, dass es ihrer vorher geäußerten Meinung komplett widersprach. Und das fand ich sehr beeindruckend, weil bisher sind wir in der Forschung auch immer davon ausgegangen, dass Leute ein Bedürfnis nach Konsistenz haben. Wenn sie einmal gesagt haben, sie sind nicht rassistisch, dann verhalten sie sich auch nicht rassistisch. Der Konsistenzeffekt, an den habe ich auch immer geglaubt und dachte, der sei unwidersprochen. Doch mit dieser Konsistenz, also mit Beständigkeit, Zuverlässigkeit, Berechenbarkeit, ist es offenbar in vielen Fällen nicht weit her. Gemessen an den eigenen moralischen Werten erscheint unser Verhalten immer wieder sprunghaft und widersprüchlich. Wir hinken unseren eigenen Ansprüchen sozusagen immer wieder ein Stück hinterher. Um sich das Phänomen zu erklären, behelfen sich Sozialpsychologen wie Mario Gollwitzer mit der Vorstellung eines moralischen Bankkontos. Das Phänomen lautet: Moral ist so eine Art Bankkonto für viele Leute. Wenn man was Gutes getan hat, kann man sich leisten, dann in einer nachfolgenden Situation was zu tun, was nicht mehr ganz so gut ist. Weil man hat ja ein Guthaben und das Guthaben kann man abarbeiten. Und das ist das allgemeine Phänomen. Und jetzt greift man in die vielen, vielen, vielen tausend Möglichkeiten, dieses Phänomen empirisch zu untersuchen, einmal rein und guckt sich jetzt ein prosoziales Verhalten an oder ein sozial erwünschtes Verhalten an und stellt fest, dass es tatsächlich auf nachfolgendes, wieder moralisch konnotiertes Verhalten einen negativen, einen hemmenden Einfluss hat. Und dann ist das zwar als Einzelstudie erstmal seltsam und ein bisschen komisch und alltagsfern, aber das generelle Phänomen dahinter, das ist ja interessant. Nämlich, dass es sowas gibt wie ein moralisches Bankkonto. Um im Bild zu bleiben: mit selbstlosen, vorbildhaften, verantwortungsbewussten Handlungen zahlen wir sozusagen auf dieses moralische Bankkonto ein. Von dem angesammelten Guthaben können dann tadelnswerte oder sogar verwerfliche Verhaltensweisen in der Zukunft nach Belieben wieder abgebucht werden. Das Phänomen wird im Englischen Moral Licensing genannt. Eine innere Erlaubnis also, sich daneben zu benehmen. Und zwar so lange, bis sich die moralische Gesamtbilanz des imaginären Kontos wieder der Null nähert. Erst dann, so stellt man sich vor, kehrt das individuelle Schuldgefühl wieder zurück. Ein ganz alltäglicher Mechanismus, der sowohl im Großen wie auch im ganz Kleinen funktioniert. Zum Beispiel die Frage, ob ich in der Vorlesung von Studentinnen und Studenten rede oder nur von Studenten, so wie man es irgendwie vor 20 Jahren gemacht hat. Das ist was, da muss ich mich immer wieder dran erinnern. Das hat jetzt nichts mit einer tiefen moralischen Überzeugung zu tun, aber weil man es heute so macht, dass man beide Geschlechter gleichberechtigt nennt, mache ich das eben auch. Und so eine Verhaltensweise ist dann ganz gut mit dieser Bankkonto-Metapher zu vergleichen, weil wenn ich das mache, dann nehme ich sozusagen von mir selber wahr, dass ich ein Guthaben eingezahlt habe auf dieses Bankkonto. Ich habe was gemacht, was sozial erwünscht ist, wofür ich Anerkennung kriege. Und gefühlt kann ich dieses Guthaben dann an anderer Stelle wieder ausgeben, um mal im Bild zu bleiben. Das heißt, bei nächstbester Gelegenheit benimmt sich der Professor dann so richtig daneben? Klopft vielleicht sexistische Sprüche und fährt mit der U-Bahn schwarz nach Hause? Einfach nur, weil er jetzt den Eindruck hat, nach seinem vorbildlichen Benehmen auch ein Anrecht darauf zu haben, ein wenig über die Stränge zu schlagen? Der Moral Licensing Effekt würde das tatsächlich nahelegen. Also man hat sozusagen schon einmal gezeigt, dass man ein moralischer Mensch ist. Und jetzt muss man das in der nachfolgenden Situation nicht mehr so unbedingt zeigen. Ob man das jetzt genauso mit so einer Versuchsanordnung, wie Sie sie beschrieben haben, nachstellen kann, das weiß ich nicht genau. Es ist also so. Menschen, die auf einem Gebiet etwas Gutes tun, neigen offenbar dazu, dann bei anderen Gelegenheiten weniger strenge Maßstäbe an sich zu legen. Auch die Diplompsychologin Dr. Alexa Weiß vom Kölner Social Cognition Center forscht über Moral Licensing. Und zwar gab es, das war ungefähr 2010, als diese Studie durchgeführt wurde, eine Studie in einem Wohnblock in den USA. Und da hat man viele verschiedene Apartments untersucht im Hinblick auf das Wassersparen. Und ein Teil dieser Wohnungen im selben Wohnblock bekam einmal in der Woche über 7 Wochen hinweg rückgemeldet, wie viel Wasser sie verbraucht hatten und dazu Wasserspartipps. Und ein Teil des Wohnblocks bekam diese wöchentliche Rückmeldung und diese Wasserspartipps einmal in der Woche nicht. Und dann hat sich gezeigt, dass eben diejenigen Wohnungen, die diese Rückmeldung bekommen hatten, tatsächlich um ungefähr 6% ihren Wasserverbrauch reduziert hatten. Gleichzeitig wurden aber auch ebenfalls um ungefähr 6% der Stromverbrauch erhöht in diesen Wohnungen im Vergleich zu den Wohnungen, die die Wasserspartipps nicht erhalten hatten. Das Sparen von Wasser einerseits scheint also in einem Zusammenhang zu stehen zum höheren Stromverbrauch andererseits. An dieser Stelle stellt sich nun die Frage, wie bewusst kalkulieren wir solche Zusammenhänge? Immerhin gibt es keine Hinweise auf feste Einheiten, nach denen wir bestimmte Handlungen auf unserem moralischen Bankkonto miteinander verrechnen würden. Alexa Weiß vermutet, dass uns ein solcher innerer Bewertungsmechanismus, wenn überhaupt, höchstens halb bewusst ist. Noch einmal zum Wasser- und Strombeispiel. In dem konkreten Fall kann man sich jetzt vorstellen, dass die Bewohner dieser Wohnungen eben schon den Eindruck hatten, dass sie dem Ziel, ein umweltbewusster Mensch zu sein oder die Umwelt zu schonen, schon ganz gut nahe gekommen sind und dass sie dann auch mal eben ein bisschen mehr Strom verbrauchen können oder in anderen Situationen weniger auf umweltbewusstes Verhalten achten müssen, also wenn sie zum Beispiel kochen oder duschen. Oder schlagen Sie unbewusst beim Stromverbrauch etwas mehr über die Stränge, weil gerade der Wasserverbrauch aufwendig beobachtet und dokumentiert wird? Das ist nämlich die nächste Frage, für die sich die Psychologie interessiert. Geht es beim Phänomen Moral Licensing vor allem darum, dass ich mich nach außen gut präsentiere? Oder geht es eher um mein positives Selbstbild? Ich denke, das hängt stark von der Situation ab. Also wenn es eine Situation ist, in der ich unter sozialer Beobachtung stehe durch andere Personen, dann ist vielleicht eher deren Bewertung ausschlaggebend. Aber man kann davon ausgehen oder es gibt auch Belege, dass auch das eigene Selbstbild da eine große Rolle spielt. In vielen Studien kann man das natürlich nicht so stark auseinanderhalten, weil eben beides eine Rolle spielen kann. Das Selbstkonzept versus die soziale Reputation. Wir alle haben das Bedürfnis, als moralisch integer, ethisch unangreifbar und vertrauenswürdig zu erscheinen. Neben einem positiven Selbstbild brauchen wir selbstverständlich auch gesellschaftliche Anerkennung. Sonst erleben wir soziale Ablehnung und erfahren Nachteile. In diesem permanenten Spannungszustand zwischen dem Bedürfnis nach Anerkennung auf der einen Seite und der Suche nach dem eigenen Vorteil auf der anderen versuchen wir mit Hilfe von Moral Licensing sozusagen einen Ausgleich zu schaffen. Die Diplompsychologin Alexa Weiß. Diese Lizenzierungseffekte, die finden natürlich immer dann statt, wenn es so eine Art Konflikt gibt. Beispielsweise zwischen, ich möchte mich eigentlich in einer gewissen Weise verhalten, nämlich prosozial, fair, moralisch, aber ich habe natürlich einen Anreiz, das nicht zu tun, weil das auch mit Kosten verbunden ist. Zum Beispiel bin ich in einer Situation, wo ich durch ein unehrliches Verhalten weiterkomme. Ich schummel mich auf einer Warteliste für ein Studentenwohnheim nach oben oder ich fahre schwarz. Das heißt, es gibt diesen Konflikt zwischen dem, was ich an Motiven mitbringe in der Situation und der sozialen Norm oder meinem Selbstbild als moralischer, fairer, ehrlicher Mensch. Ein positives Selbstbild und eine gute soziale Reputation sind mit Aufwand verbunden. Die eigenen Interessen hintanzustellen, im Sinne der Allgemeinheit zu handeln, bedeutet immer auch, möglicherweise persönliche Nachteile in Kauf zu nehmen. Wenn wir beim Bild vom moralischen Bankkonto bleiben, zeigt sich aber, moralische Investitionen scheinen sich langfristig zu lohnen. Aus einem einfachen Grund. Eine praktikable Mischkalkulation beschert ein reines Gewissen, ohne im Gegenzug auf allzu viel verzichten zu müssen. Ich sammle Altglas und nehme dann abends bedenkenlos ein Vollbad. Oder ich war schon den ganzen Morgen hilfsbereit zu meinem Kollegen. Dafür darf ich jetzt am Telefon auch mal grantig sein. Übrigens ist es bemerkenswert. Solche Kalkulationen funktionieren nicht nur auf dem ureigenen moralischen Konto. In bestimmten Fällen können auch Gruppenkonten angezapft werden, auf die man gar nichts eingezahlt hat. Dann nämlich, wenn man sich besonders stark mit sozialen, politischen oder religiösen Gruppierungen identifiziert. Wenn ich mich besonders stark mit dieser Gruppe verbunden fühle und stark als Teil dieser Gruppe fühle, dann kann es durchaus sein, dass ich gar nicht selber was Positives machen muss, sondern nur andere Gruppenmitglieder. Und das wird dann auch darauf zurückgeführt, dass ich eben über diese Identifikation mit dieser Gruppe so eine gewisse Glaubwürdigkeit erhalte oder verliehen bekomme, subjektiv. Also unsere Gruppe diskriminiert ja nicht, also kann man in dem Fall seinen Vorurteilen vielleicht eher freien Lauf lassen. Das ist die unaufwendigste Variante, auf ein gut gefülltes moralisches Konto zurückzugreifen. Sich selbst dauerhaft selbstlos zu verhalten, das wäre vermutlich für die meisten viel zu anstrengend. Ein bisschen Eigennutz darf sein. Daher ist verständlich, dass die meisten von uns gar nicht danach streben, auf dem inneren Bankkonto einen gewaltigen Überschuss an moralischem Guthaben anzusparen. Ein Mehr an Guthaben bedeutet im Umkehrschluss nämlich nicht automatisch auch eine Steigerung des persönlichen Wohlbefindens. Wir streben daher lediglich eine ausgeglichene Bilanz an. Am besten fühlen wir uns, wenn unser ethisch-moralischer Kontostand ein wenig ins Plus geht. Das empfinden wir bereits als ausreichend. Der Sozialpsychologe Mario Gollwitzer. Es ist schon so, dass man von sich selber ja auch den Eindruck haben möchte, dass man ein moralischer, guter Mensch ist, weil das reflektiert positiv auf den eigenen Selbstwert. Und insofern kann man sich ein bisschen gut sein, sollte man sich schon leisten und auch bewahren. Aber dieses Quäntchen mehr, was nicht unbedingt für den Selbstwert nötig ist, das kann man an anderer Stelle wieder abarbeiten. Auf diese Weise ist es möglich, mit gutem Gewissen Schlechtes zu tun. Und zwar so lange, bis sich der innere moralische Kontostand wieder der Null nähert. Nur, ist das nicht eine reichlich nüchterne Bilanz? Sind unsere moralischen Standards am Ende tatsächlich nur das Ergebnis von knallharter Kalkulation? Das ist für einen Psychologen immer schwierig, die beschreibende Ebene zu verlassen und dann mal zu bewerten, was da so gefunden wird in der Forschung. Aber ich gebe jetzt mal so ein Werturteil ab und das mag ziemlich naiv sein, aber meine Meinung ist, dass das, was dieser Moral Licensing oder der Moral Balancing Effekt zeigt, ist eigentlich was ganz Natürliches. Also Menschen sind interessiert daran, Normen zu befolgen, solange es nützlich ist. Und nützlich ist das Befolgen von Normen dann, wenn man positive Rückmeldungen kriegt. Und Leute sind halt einfach interessiert daran, positive Rückmeldungen zu kriegen. Das befriedigt ihr soziales Anerkennungsmotiv, das befriedigt das Bedürfnis nach positiver Selbstwertschätzung. Und das ist insofern was sehr Gutes. Das erleichtert uns den Alltag und erleichtert uns eigentlich auch, dass wir kooperativ in Gruppen mit unseren Mitmenschen zusammenleben können. Was bedeutet es für unser Menschenbild, wenn wir davon ausgehen müssen, dass Moral kein zwingendes, bedingungsloses Orientierungskriterium ist, sondern immer auch individuell verhandelbar und situationsgebunden? Professor Jochen Sautermeister, Moraltheologe in Bonn und München, empfindet das Konzept des Moral Licensing deshalb als spannende gedankliche Herausforderung. Was mich fasziniert an dem Thema sind typische moralpsychologische Fragestellungen, also eine Frage, was verursacht moralisches Urteilen und Handeln? Was sind dort relevante Faktoren? Wie können Menschen zu moralischen Subjekten gebildet werden? Was macht moralische Integrität aus? Und dieses neue Konzept, das dort in der Sozialpsychologie behandelt wird, stellt ja letztlich eine gewisse Provokation dar, aber auch eine Infragestellung und wirft Fragen auf, die sowohl ethisch als auch moralpsychologisch relevant sind. Eine Provokation also. Wir handeln auch moralisch, weil es uns nützt. Und setzen uns darüber hinweg, wenn es das nicht tut. Eigentlich eine Erkenntnis, die beschämend ist. Offenbar ist unsere Identität viel weniger aus einem Guss, als wir uns eingestehen mögen. Die Vorstellung, wir sind eine kohärente, wir sind eine zusammenhängende, eine stimmige Person und eine moralische Identität, die trifft so empirisch nicht zu. Und ich glaube auch, dass es keine neue Entwicklung ist, sondern dass einfach das Bewusstsein dafür viel stärker gewachsen ist, dass Menschen vielschichtig sind, dass die Identität, die wir haben, aus ganz verschiedenen Faktoren und Bereichen zusammenhängen. In dem einen Bereich ist man eine sehr rücksichtsvolle Person, in anderen Feldern ist man eher auf einen eigenen Vorteil bedacht oder hat sozusagen sehr stark eine Zielorientierung. Und das ist gar nicht so einfach, dass man denkt, das passt alles zusammen. Also es geht darum, die Moral Licensing-Forschung kann darauf aufmerksam machen, dass wir nicht sozusagen eine stabile moralische Persönlichkeit sind, sondern dass es ein permanenter Prozess und eine permanente Aufgabe ist, wenn man sich als moralische Person verstehen will, auch entsprechend daran zu arbeiten. Was bedeutet das für unsere Werte? Wann sind sie eigentlich verlässlich? Oder unterliegen wir am Ende einem erschreckenden moralischen Relativismus? Wenn Moral für uns nicht jederzeit gleichermaßen verbindlich ist? Ja und nein. Ich glaube beides. Also wir haben allgemeine Vorstellungen, zum Beispiel formuliert im Rahmen der Menschenrechte, wo wir sagen würden, wir sind nicht bereit, jemanden zu ermorden oder zu vergewaltigen. Da haben wir eine große gemeinsame Übereinstimmung. Aber in vielen Fällen im alltäglichen Handeln ist es eben nicht immer so eindeutig, sondern da sind wir einfach gefordert als Menschen zu überlegen, was kann ich verantworten? Das Phänomen Moral Licensing hat weitreichende Konsequenzen. In einer unübersichtlichen, global vernetzten Welt ist ethisch einwandfreies Handeln nicht gerade leicht geworden. Schon der Kauf eines Turnschuhs oder eines To-Go-Wegwerfbechers kann Turbulenzen auf dem moralischen Konto verursachen. Auch ist noch nicht viel gewonnen, sich in einem Punkt vorbildlich zu verhalten. Und es ist extrem mühevoll, sämtliche Konsequenzen aller unserer Handlungsentscheidungen im Blick zu haben. Vielleicht sogar unmöglich. Also ich finde es ein ganz wichtiges Phänomen, dafür zu sensibilisieren, dass wir uns, wenn wir denken, wir sind verantwortlich in unserem Handeln, nicht zu sicher fühlen dürfen. Also dass wir uns selber nichts vormachen sollten, in dem Sinne, dass ich meine, an dem Punkt stehe ich gut da. Und darum Vorsicht nicht, dass man denkt, man kann woanders eher sozusagen nachlässig sein. Also die Moral Licensing-Forschung kann darauf aufmerksam machen, dass wir nicht so einfach denken, wenn ich eine weiße Weste habe oder mich moralisch oder prosozial verhalte, dass ich deswegen immer auf der sicheren oder auf der richtigen Seite bin. Ist also Vorsicht geboten, wenn wir auf Mitmenschen stoßen, die übertrieben vorbildlich agieren, die demonstrativ moralisierend auftreten, andere Maßregeln und wissen, wie die Welt zu retten sei? Jedenfalls scheint solchen Menschen gegenüber zumindest ein gewisses Maß an Misstrauen angebracht zu sein, so der Moraltheologe Jochen Sautermeister. Ich habe so das Bild, wenn jemand zu genau immer weiß, was richtig und falsch ist, dann bin ich erstmal ein bisschen vorsichtig. Und das andere ist, ich glaube, persönlich gesprochen, wenn eine Fassade zu glatt ist, dann frage ich mich manchmal, was steckt denn dahinter oder was motiviert jemanden dazu, nicht auch ein bisschen zu zeigen, wie man ist. Vor dem Hintergrund könnte man sagen, hat es auch ein bisschen was Menschliches zu sagen, wir müssen nicht perfekt sein, um gut zu sein, aber wir müssen uns bewusst sein, zu achten, dass wir verantwortlich handeln. Das war ein weiterer Radio-Wissen-Podcast. Priska Straub ging dem Phänomen Moral Licensing, mit gutem Gewissen schlechtes Tun, auf den Grund. Regie führte Eva Demmelhuber, in der Technik war Daniela Röder. Es sprachen Christiane Rosbach und Johannes Hitzelberger. Redaktion Bernhard Kastner.